Die Novize im Kloster zum Beispiel, die ihren Stolz dadurch beugen lernt, dass sie 10-mal hintereinander den Fußboden sorglich scheuern muss, um jedes Mal gleich danach zu erleben, dass andere Nonnen den Boden absichtlich wieder mit Schmutz besudeln, lernt hierbei die jesuitische Spionage gleichzeitig kennen. Sie wird von anderen Nonnen scheinbar mitleidig bedauert und dies so treuherzig, dass sie ihnen ihren Unwillen anvertraut. Am Tage darauf erfährt sie die Ursache dieses Missgefühls. An Strafen und Tadel erkennt sie, dass alles wörtlich denunziert wurde. Das eben in das Internat aufgenommene Schulkind erfährt ebenso rasch das Denunzieren. Wenn es sich in den ersten Tagen die Augen wund weint vor Heimweh, geben die Schwestern ihm mitleidig und milde den Rat, es solle doch einmal den Eltern ausführlich schreiben, was sein Herz so betrübe, das sei ein gutes Trostmittel. Nun schreibt das Kind den Eltern ehrlich und setzt in seinem Unglück die Worte darunter: Dies ist der Tagesplan unseres Zuchthauses. Der Brief wird zugemacht und frankiert, geht aber nicht an die Eltern. Ein Strafgericht am nächsten Tag zeigt den Sinn der mitleidlosen Aufforderung zu schreiben, das Aushorchen. Es ließen sich die Beispiele endlos vermehren, die beweisen, dass das Schlangengezücht aus den Leichenhallen Loyolas und die seelenzerstörenden Mitteln des Beugens in Jesu Christo sich heute in alle katholischen Erziehungshäuser und Klöster eingeschlichen haben und hier all das wertvolle junge Leben auf das Furchtbarste gefährden oder zerstören. Planmäßig verwertet also der Jesuit alle diese Anstalten, um sich die für sein Kriegsheer geeigneten frühzeitig auszuwählen und jahrelang vorzubereiten. Auch hier ist ja die Auslese gesichert. Das Anpetzen der Kameraden ist die Tugend, die zum Alois-Kinde und später zum Marienkinde erhebt. Die heuchlerischen Duckmäuser, die feigen, anonymen Verräter, die Unersättlichen im Beten, Messe hören, beichten, kommunizieren und die aufgeblähten Eitlen versprechen, zuverlässige Krieger zu werden. Aber als Ergänzung bedarf der Jesuit der religiös begeisterten, schwärmerischen, opferfähigen, hingabebereiten. Und dies erreicht er durch die feierlichen Gelübde für Maria und die ernsten Forderungen an den Lebenswandel seiner Krieger. Vorbedingung ist die hinreichende, langjährige Durchtränkung mit Ketzerhass, Ketzerverachtung und fanatischem Kampfwillen gegen sie. So lässt er denn diesen Ketzerhass sogar in den Gelübden schillern, der sein Kriegsheer feierlich an den Altären schwören lässt, an denen sich der Sodale dadurch die vollkommenen Ablässe für sich und die Seinen, ja sogar für die Verstorbenen erwirbt. Wie sollte er es da mit seinen Gelübden nicht sehr ernst nehmen? Glimmt doch hinter diesen Marienaltären dank der verheißenden Ablässe all das unheimliche drohende Höllenfeuer, das die Sodalen erinnert, wie wohl sie tun, sich zeitlebens Marien zum blinden Gehorsam zu verschreiben und sich so vor der Hölle sicher zu schützen. Sie denken nicht weiter darüber nach, warum sie ihre Eide der unbefleckten Jungfrau schwören und durch den Eid angenommene Kinder Mariens werden. Sie kennen das Geheimdogma des Jesuitenordens nicht und wissen nicht, dass sie das Gelübde blinden Gehorsams hierdurch dem Einzigen schwören, der das Recht hat, sich Sohn Mariens zu nennen. Je früher sich der Einzelne bindet, desto besser. Kaum hat das Kind sich dem weißen Papst bei der Kommunion fürs Leben verpflichtet, so wird es, falls es zu den besten Zöglingen der Klasse gehört, für die hohe Ehre auserlesen, Aspirant zum Marienkinde zu werden. Es legt ein erstes Gelübde vor den Altar ab und nach einem Jahr, in dem es die Bedingungen des Sodalenlebens erfüllt hat, täglich Messe, fast tägliche Kommunion, sicher wöchentliche Beichte, außerdem bestimmte Gebete und Andachten, erfolgt die feierliche Aufnahme wieder durch einen Eid am Altar. Die Mädchen tragen bräutlichen Schleier, dabei sehr sinnvoll ein schwarzes Kleid, denn diesmal gilt ihr Gelübde nicht dem weißen, sondern dem schwarzen Papste. In ähnlicher sinnvoller Symbolik, die sehr interessant an die Lehren des Satanismus erinnert, sind die Marienbilder der Jesuitenaltäre nicht selten dunkelhäutig und in einer Gebetübung für die Sodalen kommt die Stelle vor: Schwarz bist du, Maria, aber schön. Fragt ein Katholik nach dem Grunde dieser Dunkelhäutigkeit der Jesuiten Marien, so erhält er meist die Antwort, sie seien vom Kerzenrauch geschwärzt. Diese Antwort wird zum Beispiel bei der berühmtesten Maria der Jesuiten von Altötting gegeben, obwohl deren Hand, die in dem Kerzenrauch weit mehr ausgesetzt ist, hell ist. 1592 kam Altötting in den Besitz der Jesuiten, bis 1640 ist auf den Votivtafeln der Gnadenkapelle die Maria hell wiedergegeben, von da ab dunkel. Sie muss also sehr plötzlich um das Jahr 1640 herum von dem Kerzenrauch geschwärzt worden sein. Wir erinnern uns hier nur an die Tatsache, dass alle Satanisten der schwarzen Logen die schwarze Farbe ehren. Die eingeweihten Jesuiten werden ja wissen, ob dies ein Schlüssel ist für die schwarzen Marien, die Mutter des Christus quasi Präsens des Jesuitengenerals. Nach der Aufnahme sind die Sodalen Krieger des Ordens Jesu und werden unter dauernder, ununterbrochener Aufsicht und Suggestivbehandlung, die ein Ersatz für die fehlende Halbdressur sein muss, gestellt. Das ist neben der Sicherung des heiligen Scheins für die Sodalen vor der Umwelt der wichtige Grund für die strengen Vorschriften der fast tagtäglichen Verwertung der kirchlichen Gnadenmittel. Sie machen den Kongregationisten von Jahr zu Jahr unselbstständiger und abhängiger. Sein Gewissen sitzt mehr als das irgendeines anderen Katholiken nicht mehr in seiner Seele als innerer sittlicher Halt, sondern im Beichtstuhle. Wenn er das Glück hat, einen Jesuitenpater oder einen jesuitisch dressierten Geistlichen als Beichtvater zu haben, ein Glück, das heute häufiger ist als je, so wird die Beichte immer mehr eine Gewissensrechenschaft. Da alles Wichtige in die Kartotheken wandert und das Wichtigste sogar zur Prima Primaria in Rom, ist der Steckbrief gesichert. Doch noch anderes ist ermöglicht. Die Beichtväter werden häufig ausgetauscht. So lernt der Kongregationist in den Patres bald hellseherische Heilige bewundern, die ihm für Wahrvertreter Gottes scheinen. Denn der Pater kommt in den neuen Beichtstuhl nach gründlichem Studium der Kartotheken seiner neuen Gemeinde. Und so ist er voll im Bilde und wahre Wunder seiner Geisteskraft und göttlichen Schau werden den frommen Beichtkindern vorgeführt. Dies erhöht natürlich die Suggestivkraft um ein beträchtliches und die wichtigen Kongregationisten, die reichen oder in mächtigen Stellungen stehenden, werden allmählich in ein an Wachhypnose grenzendes Hörigkeitsverhältnis gebracht.